Zogen zwei rüstige Gesellen zum ersten Mal vom Haus. So heuben recht in die Hellen, in die singenden, klingenden Wellen, des vollen Frühlings hinaus. Die strebten nach hohen Dingen, wollten trotz Lust und Schmerz was rechts in der Welt verbringen, und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinnen und Herz. Der Erste, der fand ein Mädchen, die schwieg auf Hof und Haus. Er erwiegte gar bald ein Hübchen und sah aus heimlichem Stübchen behaglich ins Feld hinaus. Dem Zweiten sangen und logen die tausend Stimmen im Grund, verlocken sie Sirenen und zogen Schlund, und wie auftaucht vom Schlund, da war müde und alt. Sein Schieflein, das lag im Grund, so still war's rings in der Runde, und über den Wasserwitz kalt. Es klingen und singen die Wellen des Frühlings wohl über mir.